oaad.de. One every day keeps the doctor away. Moin Moin, Servus, Grüße und Hallo und Willkommen zur neuen One Happy Day Folge. Ob ich über die folgende Android-App schon mal gesprochen habe oder nicht, das weiß ich ehrlich gesagt gar nicht mal mehr so ganz genau. Aber sie ist es wert, dass man einfach einen nochmal darüber sprechen sollte. Die Rede ist von der Google-App. Hintergründe. Die technischen Daten, erforderliche Android-Versionsnummer 4.1 oder höher, aktuelle Versionsnummer der App 1.2.164 nur noch 6777 und bei 53.074 Gesamtbewertungen. Eine Durchschnittssternbewertung von 4,3 Sternen gibt es getestet auf dem Xiaomi Mi 5S und auf dem Honor 9. Ich lese mal einfach nicht die Beschreibung vor dieses Mal. Es ist eine App, um Hintergründe runterzuladen. Diese Daily Refreshing Wallpapers, also das jeden Tag automatisch ein neues Hintergrundbild kommt, ich weiß gar nicht, das wird auf dem Xiaomi nicht angeboten. Ich glaube, das ist nur, wenn die App enger verzahnt ist bei den Pixel- oder Nexus-Geräten, beziehungsweise wenn man den Pixel-Launcher nutzt wahrscheinlich auch. Man kann auf jeden Fall in der App auswählen zwischen den eigenen Fotos als Wallpapers, einem Bild aus der Google Earth Sammlung, einer malerischen Landschaft von Google Plus und zahlreiche andere Kategorien, irgendwie Nature und Cities und so weiter und so fort. Die Bilder gefallen mir wirklich immer sehr gut und viele würde ich mir jetzt nicht als Wallpaper einstellen, aber einfach mal da durch die Kategorien, browsen und sich verschiedene Wallpapers angucken, die kostenlos und echt schön sind. Dafür ist Hintergründe von Google gemacht. Schöne Android-App, funktioniert einwandfrei, auch auf dem Xiaomi Mi 5S, auch auf dem Honor 9. Klare Download-Empfehlung meinerseits, wenn ihr auf der Suche immer mal wieder nach Hintergründen oder Wallpapern seid. Ich sage vielen Dank fürs Zuhören, tschüss, bis zum nächsten Mal und natürlich und selbstverständlich ciao und bye bye. Das war One App a Day. Fragen oder Feedback richtet ihr an info@oaad.de, facebook.com/oneappatag, gplus.eu/oneappatag oder eine @mention an twitter.com/oneappatag.